Welcome to Sunday Eve Experiment. All 2 weeks, 6 to 8 p.m. Place your turntable in front of your desk. Durch diese unterschiedlichen Einflüsse gibt es in Deutschland mehr als 3 Millionen Schwerhörige. Viele dieser Personen wissen nicht genau, ob sie noch gut genug hören. Deshalb haben wir hier einige Hörvortests vorbereitet. Zur Auswertung dieser Vortests benutzen Sie bitte die beiliegende Testkarte. Zunächst werden Sie 5 verschiedene Töne hören, die alle gleich laut sind. Achten Sie bitte darauf, ob Sie alle Töne gut hören. Und kreuzen Sie Ihr persönliches Testergebnis auf der Testkarte an. Zuerst hören Sie einen Ton mit einer Frequenz von 1000 Hertz. Jetzt einen von 500 Hertz. Zu Sunday Eve Experiment, heute Abend mal mit mir, oder besser gesagt nur mit mir, dem Hagen, aka DJ B. Lou. Ich habe dem Rick mal freigegeben, damit er sich mal etwas regenerieren kann und für die nächste Sendung fit ist. Ich habe euch einen kleinen Mix zusammengemischt, den ihr euch hoffentlich gern reinziehen werdet, und würde sagen, erstmal Musik ab und wir hören uns später noch einmal. Viel Spaß! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back. Eine Stunde Bilou in the Mix sind jetzt rum. Falls ihr Fragen zur Playlist haben solltet, dann schreibt einfach eine E-Mail an info@bang.de oder an blaumusik@gmx.net.

während die letzten Minuten meines Sets hier bei dieser Sendung durchlaufen, möchte ich mich bei allen Zuhörern bedanken. Ich habe hier an dieser Stelle noch einen Tipp, und zwar am 26.11. im Whatever, da ist Jake Fairley zu Gast. Support wird diesmal kommen vom Sven SX von den Bitch Brothers. Ich freue mich schon sehr darauf. Und für Fragen, Infos, Anregungen, Kritik etc. könnt ihr euch bei info@bang.de melden. Und das war's an dieser Stelle von mir, und ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn es wieder heißt Sunday Eve Experiment. Bis später und tschüss.